Dialog 6. Morgen und übermorgen bin ich im Büro. Ja, morgen Vormittag um 9 Uhr, das ist okay. Nein, nicht mit E. Kercher mit Ä und CH.